Viele Facebook-Nutzer ärgert, dass schon seit langem bei erotischen Bildern beispielsweise greift das Online-Netzwerk relativ konsequent durch, löscht diese Seiten, löscht diese Bilder. Hassbotschaften aber beispielsweise können stehen bleiben, können präsent bleiben. Kann die Bundesregierung an der Neonazi-Propaganda beispielsweise jetzt im Zusammenhang mit den Flüchtlingen etwas ändern in Zusammenarbeit mit Facebook oder durch Druck auf Facebook? Das ist nun unser Thema mit DLF-Netzexperte Manfred Kläuber. Heiko Maas hat ja Facebook aufgefordert, dagegen etwas zu tun, Hassmails, rechtsextreme Einlassungen nicht weiter zu verbreiten. Sie haben heute Vormittag noch im Netz recherchiert, sich umgeschaut. Was haben Sie gefunden? Naja, das fängt dann an mit solchen Aussagen wie: richtig so, die Schmarotzer sollen sich wieder in ihr Land zurückziehen, oder über Frau Merkel, da müssten sie Steine an den Kopf werfen. Zeit für Ausländer hat sie, aber die Sorgen des eigenen Volkes anhören, dafür hat sie keine Zeit. Oder abschiebendes Volk, Buchenwald. Das sind also schon sehr, sehr starke Sachen, die da verbreitet werden und die tatsächlich unbehelligt in Facebook stehen, wogegen offenbar nicht vorgegangen wird. Warum geht Facebook dagegen nicht vor? Ich kann mir vorstellen, also mit Facebook zu sprechen darüber ist sehr, sehr schwierig. Das hat ja offensichtlich auch Herr Maas festgestellt. Man kann sie nur schwer erreichen. Ihr Sitz ist auch in Dublin. Hier in Hamburg gibt es zwar eine Vertretung, aber da kommt man einfach nicht durch. Also ich muss mutmaßen, das ist wahrscheinlich ein technisches Problem. Denn Bilder, zum Beispiel von nackten Körpern oder von Körperteilen, die Facebook eben halt dezidiert ausgeschlossen hat, die kann man relativ gut automatisch erkennen. Das heißt also, da läuft eine Software, die erkennt diese Bilder und schmeißt sie einfach raus. Während man Texte und eben halt Inhalt, dessen Kontext manchmal sehr, sehr schwer zu verstehen ist, eben halt nicht maschinell auswerten kann. Das ist einfach Arbeit. Und diese Arbeit wird offensichtlich nicht geleistet. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass Facebook, obwohl sie einen gigantischen Umsatz machen, eben halt, was das Personal angeht, eine relativ kleine Firma ist. Wenn wir da auf die Quantität einmal schauen, nicht alle von uns, von den Hörern, auch hier im Deutschlandfunk, sind Nutzer von Facebook. Über welche Quantitäten reden wir? Reden wir jetzt beispielsweise bei diesen Hassmails, das kann jetzt keiner überprüfen, aber sind das 10, 100, 500 oder 5000 und werden das 100.000? Naja, also ich denke, für Facebook stellt sich das erstmal jetzt ganz konkret mit dem Zusammenhang, den wir hier ja auch besprechen, also mit der Flüchtlingsproblematik, als lokales Problem dar. Facebook ist ein weltweit operierender Konzern. Die haben 1,44 Milliarden Nutzer. Das heißt also, da wird schon wahnsinnig viel anfallen. Und das ist dann eben halt das Problem. Jede Meldung zu bearbeiten, händisch zu bearbeiten, kostet Unmenge Geld. Ich will das jetzt nicht positiv heißen, aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Leute einfach da nicht so schnell nachkommen wie bei eben halt den Bildern, weil sie einfach nicht genügend Personal da reinstecken. Im Übrigen sieht sich ja Facebook auch gar nicht als Medienunternehmen, was solchen Richtlinien wie eben halt ein Verlag zum Beispiel folgen müsste, sondern die sehen sich als technischer Dienstleister und sagen, okay, es ist halt so, aber da kommen wir eben halt nicht nach und wir können es nicht automatisieren. Also wird da wohl wahrscheinlich das Problem sein. Und deswegen kann eine Bundesregierung, auch eine Europäische Union, wie auch immer geartet, politisch gar nichts unternehmen. Naja, das Problem ist ja, das Internet ist weltweit und Facebook hat zwar einen Sitz in Europa. Schon das ist ja ein Problem, dass der Sitz eben halt in Dublin ist, also der Europasitz. Da überhaupt schon rankommt, da gelten andere Rechtsnormen als hier auf dem Festland, im Kontinent. Aber letztendlich kann Facebook immer damit drohen, dass sie natürlich ihre Firmensitze abziehen. Und da ist die Rechtslage wahrscheinlich gar nicht so eindeutig, dass man eben halt denen wirklich sagen kann, Leute, ihr müsst euch dezidiert an deutsches Recht halten. Vielen Dank bei uns im Studio. Manfred Kläuber.